El Elefante Encadenado oder wie ein Elefant seine Freiheit fand. Als Marco von der Schule nach Hause ging, kam ihm ein bunter Festzug entgegen, der im ersten Moment aussah wie eine Murga. So nennt man in Buenos Aires den Karnevalsumzug. Schon von weitem hörte er Musik und als er näher kam, sah Marco Clowns mit angemalten Gesichtern und Artisten, die mit Bällen jonglierten. Ein Mann in Frack und Zylinder hatte ein kleines Äffchen auf der Schulter, das ebenfalls einen kleinen Frack mit Zylinder trug. Auf dem Rücken eines schneeweißen Pferdes saß nicht, sondern stand ein Mädchen in einem Ballettkleid und winkte Marco zu. Dahinter kamen Kamele, um deren breite Füße kleine schwarze und weiße und ein schwarz-weißer Pudel rannten. Noch weiter hinten marschierten Musiker in rot-goldenen Uniformen mit Posaunen und Trompeten, Querflöten und einer großen Pauke, die ein ebenso großer Mann vor seinem auch ziemlich großen Bauch trug. Doch ganz am Schluss des Zuges kam das Allergrößte, ein Elefant. Er war, so sah es für Marco von unten aus, hoch wie ein Haus. Und da ganz oben im Nacken des Elefanten saß ein Mann mit einem goldenen Turban, der sich in regelmäßigen Abständen eine brennende Fackel vor den Mund hielt und dann plötzlich eine große Flamme ausspuckte. Aber den Elefanten, auf dem dieser Fakir dabei saß, fand Marco viel aufregender als den ganzen Zirkus, einschließlich des Feuerspuckers. Der Elefant war, da war Marco sich ganz sicher, das größte Lebewesen, das Marco bis dahin gesehen hatte. Und da trottete es ganz ruhig die Straße entlang, direkt an ihm vorbei, auf Beinen, von denen jedes einzelne größer war als Marco selbst. In dem Moment, in dem der Elefant direkt neben der Stelle war, wo Marco mit staunenden Augen auf dem Bürgersteig stand, wurden seine Schritte für einen kurzen Moment langsamer und er hob seinen langen Rüssel, um dem Jungen damit zuzuwinken. Marco winkte sofort zurück und schaute ungläubig in das große braune Auge des Elefanten. Und während der seine übergroßen Schritte wieder beschleunigte, um den Rest des Umzuges einzuholen, lief auch Marco los, bis er wieder neben dem Elefanten war. Als der sah, dass Marco umgedreht hatte und nun neben ihm herlief, hob er wieder den Rüssel, aber diesmal nicht um zu winken, sondern um einmal laut zu trompeten. Jetzt, wo er den Rüssel so hochgehoben hatte, konnte Marco seinen Mund besser sehen und er fand, dass er aussah, als würde er lächeln. Marco lächelte auch und dachte kurz, der Elefant, mein neuer Freund. Aber wo ging sein neuer Freund hin? Dabei fiel Marco ein, dass auch er nach der Schule zu Hause erwartet wurde. Er hatte eine Idee und lief etwas schneller, um die Spitze des Zuges zu erreichen, wo der Mann mit dem Zylinder auf dem Kopf und dem Äffchen auf der Schulter ging. Marco ging neben ihm her und als er ihn ansah, sagte Marco, Entschuldigung, Sie sind der Chef, richtig? Der Mann hob seinen Zylinder kurz an und erwiderte, Direktor, ich bin der Zirkusdirektor. Marco war an der richtigen Adresse. Darf ich etwas fragen, Herr Zirkusdirektor? Der Direktor nahm diesmal seinen Hut ab, verbeugte sich vor Marco und sagte, deshalb machen wir diesen Umzug, damit das werte Publikum, also auch du, er stockte kurz, wie heißt du? Marco verbeugte sich auch nur für den Fall, dass dies beim Zirkus so üblich ist und sagte, Marco, ich bin Erstklässler. Der Direktor lächelte und fuhr fort. Damit das werte Publikum, also auch du, Marco, uns Fragen stellen könnt. Was ist deine Frage? Marco überlegte kurz und sagte dann, es sind eigentlich zwei Fragen. Wo ist der Zirkus und darf ich euch besuchen kommen? Der Direktor hielt seinen Zylinder hoch und rief laut, Halt! Und sofort kam der ganze Zirkus zum Stehen. Sogar die Musik hörte auf. Nur die Pudel rannten weiter zwischen den Beinen der Kamele herum. Marco war etwas erschrocken. Er wollte doch eigentlich nur schnell wissen, wo er den Elefanten sehen konnte. Der Zirkusdirektor beugte sich vor. »Darf ich fragen, wieso du das wissen willst?« Während Marco überlegte, wie er seine Antwort am besten formulieren könnte, schienen die Clowns und Artisten, der Direktor und das Mädchen auf dem Pferd, die Musiker und sogar der Elefant und das Äffchen auf der Schulter des Direktors ein klein wenig näher zu kommen und sich vorzubeugen, um seine Antwort besser zu hören. Nur die Kamele schauten weiter gelangweilt vor sich hin und die Pudel sprangen ihnen zwischen den Beinen herum. »Also, wenn ihr es so genau wissen wollt«, sagte Marco, »ich habe schon so viel vom Zirkus gehört, aber noch nie einen Elefanten gesehen und auch noch nie einen so großen Elefanten, aber ich muss jetzt nach Hause und deshalb möchte ich wissen, ob ich euch später besuchen kann.« Alle schauten ihn einen Moment an, dann trompetete der Elefant, die Musiker begannen wieder zu spielen und die Artisten, Clowns und das Mädchen auf dem Pferd klatschten in die Hände. Der Zirkusdirektor setzte sich den Zylinder wieder auf. Wenn du wirklich noch nie einen Zirkus gesehen hast, dann würden wir uns natürlich besonders freuen, wenn du uns besuchen kommst. Wir lagern auf dem großen Platz im Park am Fluss und du bist herzlich willkommen. Dann verbeugte er sich noch einmal vor Marco, der sich auch verbeugte. Dann winkte der Direktor den anderen und der ganze Zirkus setzte sich wieder in Bewegung. Marco war erleichtert. Lagern bedeutete doch, dass sie mindestens über Nacht blieben und er wohnte direkt neben dem Park am Fluss. Zu Hause fragte er um Erlaubnis und nach dem Essen rannte er so schnell er konnte in den Park. Auf dem Platz am Fluss war ein riesiges Zelt aufgebaut. Marco war überzeugt, dass es größer war als seine Schule. Als er näher kam, sah er noch einige kleinere Zelte und eine Menge Wohnwagen um das große Zelt verteilt. Und da sah er auch schon den Direktor, der fröhlich winkend auf ihn zukam. Er hatte zwar noch seinen Frack an, aber weder sein Zylinder noch sein Äffchen waren zu sehen. »Willkommen, Marco, du willst sicher zuerst das Zelt sehen.« Marco nickte und folgte dem Direktor durch einen der Eingänge in das riesige Zelt. Drinnen sah es aus wie auf einer Baustelle. Überall lagen große Teile aus Holz und Metall. Viele Männer waren damit beschäftigt, aus diesen Teilen Tribünen und Sitzreihen für Zuschauer zusammenzusetzen. Von der anderen Seite des Zeltes kam ein Mädchen, das ein paar Jahre älter als Marco zu sein schien, auf ihn und den Direktor zu. »Hallo Papa und Marco, erinnerst du dich an mich?« Marco schaute sie fragend an. »Ich habe auf dem Pferd gestanden, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich bin Susi«, sagte sie lächelnd und streckte ihm die Hand entgegen. Marco schüttelte ihre Hand und jetzt fiel es ihm wieder ein. Ohne Schminke und Ballettkleid und natürlich ohne das Pferd hatte er sie gar nicht wiedererkannt. »Komm mit«, sagte sie und nahm seine Hand. »Ich zeig dir den Zirkus.« Marco hatte nie darüber nachgedacht, was alles hinter den Kulissen beim Zirkus passierte. Er half Susi, ihr Pferd und die Kamele zu füttern und lernte dabei, dass Pferde und Kamele sich normalerweise nicht mögen, sich buchstäblich nicht riechen können, aber dass hier die beiden Kamele und ihr Pferd trotzdem die dicksten Freunde geworden waren. Marco durfte zusehen, wie mit reichlich Schminke aus vier Männern, die eben noch sehr ernst und konzentriert beim Montieren der Sitzreihen geholfen hatten, nun Clowns wurden. Die konnten in ihren viel zu großen Hosen und Schuhen nicht einmal schnell vor der Probe einen Tee trinken, ohne dass alles, was sie versuchten oder taten, unweigerlich zu einem lustigen Abenteuer zu werden schien. Er sah auch fasziniert den Artisten zu, als diese beim Spülen von Geschirr anfingen, mit Tellern und Tassen zu jonglieren. Das erklärte für Marco auch, wieso alles Geschirr aus unzerbrechlichem Plastik war. Susi fügte noch hinzu, dass es auch wegen des Gewichtes sei, denn wenn sie von Stadt zu Stadt zogen, mussten sie schließlich alles mitnehmen. Ein Stapel Teller aus Porzellan wäre viel zu schwer. Schließlich führte Susi ihn in eines der Nebenzelte, welches, wenn auch kleiner als das Zirkuszelt, immer noch riesig war. Höher als Marcos Klassenzimmer und fast so groß wie die Turnhalle der Schule. Auf bunten Kisten am Eingang stand der Zylinder des Direktors. Susi legte den Finger an die Lippen und flüsterte, »Leise«, dann deutete sie in den Hut. Marco schlich auf Zehenspitzen näher und sah hinein. In dem Zylinder lag zusammengerollt das kleine Äffchen und schlief. Marco grinste Susi an und dann sah er hinter ihr den großen Schatten, der aus einer dunklen Ecke auf sie zukam. Endlich, der Elefant. Marco winkte ihm zu und sagte, »Hallo, Elefant!« Dieser blieb einige Meter von Marco und Susi entfernt stehen und hob seinen Rüssel, um Marco zurückzuwinken. Dann machte er ein Geräusch, das wie eine Mischung aus Brummen und Seufzen klang und das so laut und tief war, dass Marco die Vibration davon im Magen spüren konnte. »Er mag dich wirklich«, rief Susi und fügte dann noch hinzu, »er ist noch nicht ganz wach. Sein Name ist übrigens El Viejo.« Für Marco klang der Name genau wie das spanische Wort »El Viejo«, was so viel bedeutet wie »der Alte«. »Wie alt ist er denn?«, fragte Marco. Susi zuckte mit den Schultern. »Das kann keiner so genau sagen. Maria, die alte Wahrsagerin, ist seit 60 Jahren bei diesem Zirkus und damit die Älteste hier. Selbst als sie als junges Mädchen zum Zirkus kam, war El Viejo schon ein großer Elefant.« Marco schaute sie ungläubig an. »Dann wäre er ja älter als mein Vater.« Susi nickte nur und sagte, »Ja, er ist doch älter als mein Vater. Ich habe ein Foto von meinem Papa, als er noch ein Baby war, und im Hintergrund steht genau dieser Elefant. Weil Marco immer noch so aussah, als würde er angestrengt nachdenken, ob das möglich sei, fügte Susi noch hinzu: Kannst mir ruhig glauben, ich habe von einem Elefanten gehört, der 86 Jahre alt geworden ist. Marco konnte sich 86 Jahre nicht so richtig vorstellen, also sagte Susi noch: Das ist älter als mein Opa. Marco fing wieder an zu grinsen. Das konnte er sich besser vorstellen. Darf ich näher rangehen? Fragte er Susi, die ihn anlächelte und flüsterte: Klar, keine Angst, er liebt Kinder. Marco ging langsam auf den Elefanten zu und hob seine Hand, um den Rüssel zu berühren. Der Elefant hob nur die Spitze seines Rüssels ein wenig an, bis sie etwa auf der gleichen Höhe war wie Marcos ausgestreckte Hand. Dann drehte er den Rüssel etwas zur Seite und griff mit der Spitze nach Marcos Hand und schüttelte sie leicht. Marco musste laut lachen. »Ich bin Marco, sehr erfreut, dich kennenzulernen, el viejo.« Marco konnte es immer noch nicht glauben. Ein Elefant schüttelte ihm die Hand. »Er hat einen etwas feuchten Händedruck«, lachte Susi, und Marco lachte zurück. »Ist ja auch seine Nase.« Die Haut des Elefanten fühlte sich viel weicher an, als sie aussah, und er war so hoch, dass Marco den Kopf in den Nacken legen musste, um seinem neuen Freund in die Augen zu sehen. Obwohl er so riesig war und vielleicht gerade, weil er sich dessen bewusst war, bewegte sich der Alte ganz vorsichtig. Ja, fast zärtlich, dachte Marco, als der Rüssel ihm über die Wange strich und sich dann ganz sanft auf seine Schulter legte. Der Elefant brummte wieder, und dann hörten sie ein langes »Susi, komme«, rief Susi und legte ihre Hand auf Marcos andere Schulter. »Mein Vater ruft, sagt gute Nacht, ihr zwei.« Marco streichelte den Rüssel auf seiner Schulter und schaute dann hoch in das schöne hellbraune Auge, das ihn mit langen Wimpern zuzwinkerte. »Gute Nacht, El Viejo, bis morgen.« Dann drehte sich um und ging zum Ausgang des Zeltes. Der Elefant brummte noch einmal laut und Marco drehte sich noch einmal zu ihm um. Der Rüssel hob sich wieder und winkte ihm zu, und Marco winkte zurück. Dann drehte sich der Elefant und ging in seine Ecke. Dabei fiel Marco etwas auf, eine Kette, die um den dicken Knöchel eines Hinterbeines ging und von dort im Stroh verschwand. Er wollte gerade fragen, was das sei, als Susi wieder gerufen wurde. »Wir müssen wirklich los«, sagte sie und zog Marco am Arm aus dem Zelt. Draußen war es fast dunkel geworden. Marco musste auch nach Hause. Er verabschiedete sich von Susi und ihrem Vater, dem Direktor, und ging nach Hause. Dort erzählte er seiner Mutter sofort alles von El Viejo, an das er sich noch erinnern konnte. Nur von der Kette sagte er nichts. Er musste erst herausfinden, was es damit auf sich hatte, und wollte auch nicht, dass seine Mutter Angst um ihn oder vor dem Elefanten bekam. In der Nacht träumte Marco von dem großen Elefanten, und am nächsten Tag nach der Schule und dem Essen ging er wieder zum Zirkus. Der Direktor begrüßte ihn und entschuldigte sich, weil er und Susi heute keine Zeit hatten, denn an diesem Tag war die erste Vorstellung. Er gab Marco eine Eintrittskarte, damit er sich die Vorführung ansehen konnte. Marco hatte viel Spaß, er lachte über die ungeschickten Clowns, über die gleichmütigen Kamele und die lebhaften Pudel. Er staunte über die Kunststücke des Feuerspuckers, der Artisten und besonders über Susi, die ihre Tricks ausführte, während sie auf dem Rücken ihres im Kreis laufenden Pferdes stand. Marco klatschte begeistert in die Hände, und dann kam das Allergrößte für ihn. El Viejo, der stärkste Elefant der Welt, zumindest wurde er vom Direktor so angekündigt. Als der Elefant in den Kreis der Manege kam, sah er Marco sofort und winkte ihm kurz zu, dann verbeugte er sich vor dem Publikum, drehte sich um und trompetete einmal laut, was das Zeichen für die vier Clowns war, ein großes, rundes Podest in die Manege zu rollen. Auf diesem Podest zeigte El Viejo dann für 10 Minuten, wie stark und geschickt er war. Er hob zum Beispiel einen der Clowns mit seinem Rüssel hoch, 2 weitere Clowns taten so, als wollten sie dem ersten helfen und hängten sich an seine Beine. Aber El Viejo hob seinen Rüssel noch höher, und nun hingen 3 große Männer an seinem Rüssel. Der 4. Clown eilte auch zu Hilfe und hängte sich an die Beine der anderen Clowns und wurde ebenfalls hochgezogen. El Viejo trompetete und begann sich langsam mitsamt seiner bunten Last auf der Stelle zu drehen, als wollte er dem ganzen Publikum zeigen, wie leicht er 4 zappelnde Clowns hochheben konnte. Nach einer ganzen Drehung setzte er die Clowns wieder vorsichtig ab. Später durfte er zeigen, wie gefühlvoll er mit seiner unglaublichen Kraft umgehen konnte. Einer der Clowns warf ihm ein Ei zu und Elviejo fing es geschickt mit dem Rüssel auf. Dann legte er es vor sich auf das Podest, stellte einen seiner großen, runden Füße auf das Ei und rollte es dann vorsichtig mit der Fußsohle vor und zurück. Schließlich kickte er das Ei von einem Fuß zum anderen, stoppte es da gefühlvoll, um es unter dem anderen Fuß zu rollen. Marco wusste ja, wie sanft dieses große Tier sein konnte, aber er zweifelte doch ein bisschen, ob das Ei wirklich echt war. Elviejo nahm das Ei wieder in die Spitze seines Rüssels und warf es zu dem Clown zurück. Der fing es auf und warf es wieder zum Elefanten zurück, der es wieder mit dem Rüssel fing und dem anderen Clown zuwarf. So ging es eine ganze Weile hin und her, bis der Elefant das Ei mit seinem Rüssel ganz hoch hob und es einmal nach rechts und einmal nach links dem Publikum zeigte, bevor er den Rüssel zu seinem Mund führte, das Ei zerquetschte und den Inhalt in seinen Mund laufen ließ. Es war nicht nur ein echtes, sondern auch noch ein rohes Ei gewesen. Das Publikum raste vor Begeisterung, während der Elefant in der Manege herumging, um sich vor allen Zuschauern zu verbeugen, versuchten die Clowns, das Podest wegzuräumen. Als Elviejo nach seiner Runde durch die Manege sah, dass die Clowns noch immer nicht fertig waren, ging er zu ihnen in die Mitte, griff mit dem Rüssel das Podest und drehte es mit einer schnellen Bewegung einfach um. Nun war das Podest eine große Schüssel und der Elefant griff sich einen Clown nach dem anderen, trug sie zappelnd quer durch die Manege und setzte sie in die große Schüssel. Als er alle vier eingefangen und in die Schüssel gesetzt hatte, hob er diese an einem Ende an und schleifte sie mit den Clowns darin unter dem Applaus des Publikums aus der Manege. Marco war überwältigt. Er hatte keine Ahnung gehabt, wie stark so ein Elefant wirklich sein konnte. Nach der Vorstellung suchte er Susi und fand sie bei ihrem Pferd und den Kamelen, die zusammen das Stroh fraßen, das Susi ihnen gerade gegeben hatte. »Es war toll«, rief Marco schon von Weitem und fügte schnell hinzu, »du warst toll, wusste gar nicht, dass man Pferde auch im Stehen reiten kann.« Susi grinste ihn an und sagte stolz, »das kann auch nicht jeder.« »Können wir Elviejo besuchen gehen?«, fragte Marco. Als der Elefant Marco in sein Zelt kommen sah, trompetete er einmal kurz und winkte mit dem Rüssel. »Elviejo«, rief Marco und winkte auch. Dann schüttelte Elviejo Marcos Hand und Marco streichelte den dicken Rüssel. »Dein Auftritt war ganz toll«, flüsterte Marco, und der Elefant machte wieder dieses tiefe Brummen, das Marco im Bauch fühlen konnte. Dann legte er seinen Rüssel um Marcos Schultern und drückte ihn ganz sanft. Marco nahm den Rüssel in seine Arme und drückte ihn vorsichtig. »Er hat dich wirklich besonders gern«, sagte Susi. »Willst du mal auf ihm reiten?« Marco sah sie mit großen Augen an, und Elviejo wackelte aufgeregt mit dem Kopf, so dass sein Rüssel in Marcos Armen wild hin und her schlackerte. »Darf ich wirklich?«, fragte er. Elviejo beantwortete die Frage mit einem Brummen, und Susi nickte. Sie ging um den Elefanten herum und löste die Kette von seinem Hinterbein. »Wozu ist denn die Kette?«, wollte Marco wissen. »Wozu wohl, damit er nicht wegläuft«, antwortete Susi. Marco zuckte mit den Schultern und sagte nur, »ach so«, obwohl er sich eigentlich fragte, wie diese dünne Kette ein so starkes Tier daran hindern sollte, wegzulaufen. Die Aussicht, auf ihn zu reiten, war so aufregend, dass er die Frage schnell wieder vergessen hatte. Der Elefant ging vor und sie gingen ihm nach, raus auf die Wiese zwischen dem Zirkuszelt und Elviejos Zelt. Er hob eines seiner riesigen Vorderbeine, umarmte oder besser gesagt umrüsselte Susi und stellte sie auf das Knie seines angehobenen Beines, von wo sie geschickt mit Hilfe seines unterstützenden Rüssels in seinen Nacken kletterte. Dann war Marco an der Reihe. Vorsichtig wurde auch er umrüsselt und auf dem immer noch hoch erhobenen Knie abgestellt. Susi beugte sich von oben herunter und streckte Marco die Hand entgegen. Während er sich daran hochzog, fühlte er, wie Elviejo ihn mit seinem Rüssel von hinten abstützte. Dann war er ganz oben und saß hinter Susi im Nacken des Elefanten. Die Haut dort oben war besonders faltig und gleichzeitig besonders weich und warm. Unter seinen Beinen konnte Marco die großen Muskeln fühlen, die den Kopf des Elefanten bewegten. Und er saß so hoch, dass er auf die Dächer der Wohnwagen und Laster gucken konnte. Keine Sorge, sagte Susi über ihre Schulter zu Marco. Man kann nicht von einem Elefanten runterfallen, wenn der Elefant das nicht will. Pass auf. Susi verlagerte ihr Gewicht nach rechts und rutschte langsam zur rechten Seite. Augenblicklich merkte El Viejo, wie sie über seinen Nacken nach rechts rutschte, und im gleichen Moment kam sein Rüssel und drückte sie wieder zurück in die Mitte. Susi rutschte nun absichtlich weiter nach links, und wieder kam sofort der Rüssel, diesmal auf der anderen Seite, um sie wieder richtig hinzusetzen. »Siehst du, er merkt, wenn man nicht richtig auf ihm sitzt«, lachte Susi. Marco lachte auch. »Das ist toll hier oben. Wohin sollen wir reiten?« Kaum hatte er das ausgesprochen, setzte sich El Viejo in Bewegung. Marco konnte unter sich fühlen, wie die Schultern und der Nacken bei jedem Schritt arbeiteten und wie sie Susi und Marco dabei in eine Bewegung versetzte, die sich ein bisschen anfühlte, als würden sie auf einem kleinen Boot über kleine Wellen reiten. Mit jedem Schritt ging es ein wenig auf und ab, vor und zurück, aber ganz sanft und langsam. Dann konnte Marco fühlen, wie sich die Muskeln im Nacken des Elefanten anspannten, als dieser den Kopf hoch und den Rüssel nach oben rollte, um dann laut zu trompeten und schneller zu laufen. In einem großen Bogen lief der Elefant um das Zirkuszelt. Unter ihnen winkten die Clowns und der Zirkusdirektor. Marco winkte zurück und lachte vor Vergnügen, als der Elefant noch schneller wurde und im Elefantengalopp um das Zelt lief. Nach der zweiten Runde, die El Viejo dann wieder langsam und stolz schreitend gegangen war, stellte sich der Direktor in ihren Weg. Der Elefant blieb stehen und nahm dem Zirkusdirektor mit dem Rüssel seinen Hut ab. Ganz so, wie er es in der Vorstellung mit einem der Clowns gemacht hatte. »Susi, es ist Zeit für den Unterricht«, sagte er, während er versuchte, seinen Hut von El Viejo wiederzubekommen. So sehr er sich auch streckte, der Rüssel zog den Hut immer im letzten Moment hoch, bevor er ihn greifen konnte. Dann hielt er ihm den Hut wieder hin, nur um ihn sofort wieder außer Reichweite zu heben, immer wieder, bis der Direktor aufgab und El Viejo den Zylinder schließlich Susi reichte. »Ja, Papa«, sagte die mit extra gespielter Enttäuschung und warf ihm seinen Hut zu, aber El Viejo fing ihn mit dem Rüssel, bevor Susis Vater danach greifen konnte, und hielt ihn wieder hoch. Während Susi an der Seite des Kopfes runterkletterte, erklärte sie Marco lachend, dass ihr Vater als Clown gearbeitet hat, als er noch jünger gewesen war, und dass ihn mittlerweile alle als Direktor akzeptiert hätten, alle außer El Viejo. Der würde in ihm weiter den Clown sehen und ihm das hin und wieder auch zeigen. »Und ich kann dir nicht böse sein«, fügte der Direktor hinzu, während er El Viejo unterm Kinn kraulte, und sagte dann lachend, »auch wenn ich mich wohl immer nur wie ein Clown im Kostüm eines Direktors fühlen werde.« Dann winkte er Marco, auch runter zu klettern. Marco lehnte sich vor und umarmte den großen Kopf des Elefanten mit beiden Armen, soweit er das konnte. Dann kam ihm eine Idee. Er rief zu Susi, die mittlerweile unten angekommen war, »Er lässt mich doch nicht fallen, oder?« Susi schüttelte lachend den Kopf. Marco ließ sich einfach, wie Susi es getan hatte, zur Seite gleiten. Noch bevor er richtig abrutschte, griff der Rüssel nach ihm, wickelte sich unter seinen Armen um ihn herum und setzte ihn sanft neben Susi ab. »Danke, El Viejo«, sagte Marco mit gespielter Lässigkeit, als würden sie das immer so machen. »Du kannst ja beim Zirkus anfangen«, sagte der Direktor erstaunt. »Man braucht nur etwas Mut, aber viel Vertrauen, um sich von einem Elefanten auffangen zu lassen, und du scheinst beides zu haben.« Marco grinste etwas verlegen, aber sichtlich stolz. Der Elefant setzte dem Direktor seinen Zylinder wieder auf, schüttelte Marco die Hand, dann schob er Susi zu einem Wohnwagen, trompetete noch einmal, bevor er sich umdrehte und mit dem Rüssel winkend in seinem Zelt verschwand. »Bis morgen, Marco«, rief Susi und machte die Tür des Wohnwagens hinter sich zu. »Bedeutet das, dass ich morgen wiederkommen darf?«, fragte Marco den Direktor aufgeregt. Der lächelte ihn an. »Der Alte«, lachte er und nickte in die Richtung des Zeltes, in das El Viejo gerade verschwunden war, »der würde mir sicher meinen Hut gar nicht mehr wiedergeben, wenn ich es dir nicht erlauben würde. Außerdem freuen sich hier alle über deinen Besuch. Du weißt ja, wann die Vorstellung beginnt.« Damit verbeugte er sich vor Marco, der sich auch verbeugte, drehte sich auf dem Absatz herum und ging auch zu dem Wohnwagen, in dem Susi Unterricht bekam. Marco rief »Bis morgen, El Viejo« zu seinem Zelt, aus dem prompt ein langes Trompeten als Antwort kam. Als Marco später seine Mutter sah, rief er stolz, »Ich bin auf dem Elefanten geritten!« und verstand sofort, als er ihr erschrecktes Gesicht sah, dass das vielleicht etwas zu voreilig gewesen war. Den ganzen Rest des Tages bis zum Schlafengehen verbrachte er damit, ihr zu erklären, dass El Viejo sofort merkt, wenn man nicht richtig sitzt, niemanden fallen lässt und immer sofort mit dem Rüssel hilft. Und weil er beim Schlafengehen immer noch erklärte, wie dieser große Elefant sogar mit rohen Eiern umgehen konnte, ohne sie zu zerbrechen, versprach seine Mutter, am nächsten Tag mit in den Zirkus zu gehen, um sich selbst zu überzeugen. Marco konnte es kaum erwarten, seiner Mutter den Elefanten, seinen neuen Freund, vorzustellen. Als er endlich eingeschlafen war, träumte er, er würde mit El Viejo seine Schulfreunde besuchen und sie alle einladen, mit auf dem Elefanten durch den Park zu reiten, wo sie alle unter einem Baum ein Picknick machten. Der Elefant legte seinen Rüssel um Marco und dann sagte er plötzlich, »Aufstehen, mein Schatz, ein neuer Schultag!« Er schlug die Augen auf und stellte fest, dass er in seinem Bett lag und seine Mutter ihn sanft drückte, bis sie sah, dass er wach war. Die Schule kam ihm zwar etwas länger vor als in den Tagen zuvor, aber er hatte eigentlich keine Probleme, sich auf die Lehrerin zu konzentrieren. Er versuchte einfach, so viel wie möglich über Elefanten zu lernen. Da aber Elefanten in der ersten Klasse eher selten vorkommen, lenkte er geschickt, wie er fand, das Thema auf Elefanten. In der ersten Stunde, wie schreibt man denn bitte Elefant? E-L-E-F-A-N-T. In der nächsten Stunde, kann man das statt in Äpfeln denn vielleicht auch in Elefanten rechnen? Zwei Elefanten plus zwei Elefanten sind vier Elefanten. Prima, dachte Marco in der Pause, jetzt hilft mir El Viejo sogar beim Lernen. Nach der Schule und dem Mittagessen ging Marco mit seiner Mutter in den Zirkus. Sie war auch begeistert, wenn auch nicht mehr ganz so überrascht, weil Marco ihr ja schon jede Einzelheit der Vorstellung beschrieben hatte. Nach der Vorstellung fragte er Susi, ob er seiner Mutter El Viejo zeigen dürfe. Klar, sagte die, geht schon mal vor, ich will mich noch um die Kamele und die Pferde kümmern. Marco führte seine Mutter in das Elefantenzelt. El Viejo trompetete und schüttelte Marco die Hand. Dann nahm er die Hand seiner Mutter, obwohl diese ihm noch gar nicht entgegengestreckt hatte, und schüttelte sie auch. »Das ist ja ein sehr freundlicher Elefant«, sagte sie zu Marco. Der sah sie an und sagte fachmännisch, »Rede mit ihm, nicht über ihn.« Seine Mutter streichelte den Rüssel, der immer noch ihre Hand hielt, und sah El Viejo direkt an. »Du bist sehr nett«, hat mein Sohn mir erzählt, »und ich möchte mich bedanken, dass du ihn nicht hast fallen lassen«, lachte sie. Der Elefant brummte tief, dann schüttelte er ihre Hand noch einmal kurz, ließ sie wieder los und schob Marco ganz nah an seine Mutter. Schließlich legte er mit seinem Rüssel ihren Arm um Marcos Schulter. Dann nickte er heftig mit dem Kopf, wobei er seinen Rüssel einfach hängen ließ, der dabei mit jedem Kopfnicken vor- und zurückschwenkte. Marco und seine Mutter mussten lachen. Hinter ihnen öffnete sich das Zelt und der Feuerspucker kam herein. »Hallo«, begrüßte er Marco und seine Mutter. »Ich muss hier sauber machen. Könnt ihr ihn mit nach draußen nehmen?« Seine Mutter sah den Feuerspucker an, dann stupste sie Marco an und sagte, »Ich habe gehört, man soll mit ihm und nicht über ihn reden.« Und dann sagte sie zu dem Elefanten, »El Viejo, möchtest du mit uns draußen warten?« Der Elefant begann sofort wieder mit dem Kopfnicken und nun musste auch der Feuerspucker lachen. Er machte die Kette vom Hinterbein des Elefanten los und diesmal sah Marco, dass sie zwar ein paar Meter lang war, aber dann an einem kleinen Pflock im Boden festgemacht endete. Er zeigte auf das kurze Stück Metall, das da steckte, und fragte den Feuerspucker, »Wozu ist das gut?« Und als er dessen fragenden Gesichtsausdruck sah, fügte er noch schnell hinzu, »Ich weiß, damit er nicht wegläuft, aber er kann doch einfach den Pflock aus dem Boden ziehen, so stark wie er ist.« Der Feuerspucker sagte einen Moment nichts und schien selbst darüber nachzudenken. Dann zuckte er mit den Schultern und sagte nur, »Macht er aber nicht.« Das war Marco zu einfach. »Weswegen macht er es denn nicht?« Der Feuerspucker sah ihn zuerst genervt an, aber dann lächelte er und sagte leise, »Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich bin aus Kolumbien und ich kann dir etwas über Jaguare und Tapire erzählen, aber das ist auch für mich der erste Elefant. Ich tue nur, was mir gesagt wird, und mir wurde gesagt, dass der Elefant an die Kette muss, wenn er in seinem Zelt ist. und ich habe noch nie gesehen, dass er den Pfahl selbst rausgezogen hätte. Und dann fügte er noch leiser hinzu, wenn es dich beruhigt, ich habe diese Kette ehrlich gesagt noch nie gespannt gesehen. Er zieht einfach nicht dran. Marco und seine Mutter folgten dem Elefanten ins Freie, wo ihnen Susi entgegenkam. »Hallo Susi«, rief Marco, »darf ich meiner Mutter zeigen, wie ich auf El Viejo reite?« »Klar, wenn du möchtest. Du weißt ja, wie es geht«, antwortete Susi. Marco grinste sie breit an. »Du meinst, ich darf alleine reiten? Ohne dich?« Susi sah seine Mutter an und die schaute zu El Viejo. »Passt du gut auf meinen Marco auf?«, fragte sie ihn und der Elefant nickte wieder. Griff Marco, stellte ihn auf sein Knie, von wo er mit etwas Hilfe vom Rüssel in den Nacken klettern konnte. Oben angekommen, winkte er seiner Mutter. El Viejo winkte auch und marschierte los. Zuerst langsam und dann immer schneller um das Zirkuszelt herum. Marco quietschte vor Freude. Wenn er an seiner Mutter und Susi vorbeiritt, klatschten die Applaus und er verbeugte sich von oben, bevor er noch eine Runde drehte. Als er wieder herumkam, stand auch der Direktor da. Marco rief, »Halt bitte, El Viejo!« und der Elefant blieb direkt stehen. Marco kniete sich auf den Nacken des Elefanten, breitete die Arme aus, wie er es bei den Artisten gesehen hatte, dann schloss er die Augen und ließ sich einfach zur Seite fallen. Der Rüssel fing ihn auf und setzte ihn auf seinen Füßen vor seiner Mutter ab, die starr vor Schreck dastand. Marco verbeugte sich tief und alle fingen an zu klatschen. Sie nahm ihn in die Arme und El Viejo trompetete laut dazu. Marco drehte sich zum Direktor um. »Ich habe eine Frage. Weshalb muss er angekettet sein, wenn er doch einfach den Flock mit der Kette rausziehen könnte?« Der Direktor schaute ihn erstaunt an. »Das ist das Gesetz, und wir halten uns daran«, sagte er feierlich. Marco war immer noch nicht zufrieden. »Aber wozu, wenn der Flock ihn nicht halten kann?« Der Direktor zuckte nur mit den Schultern und seufzte. »Er macht es einfach nicht.« Am Abend im Bett grübelte Marco immer noch. Wieso bloß? Wieso riss El Viejo den Flock nicht einfach heraus? Und welchen Sinn machte ein Gesetz, das so etwas vorschrieb? Und wer konnte ihm weiterhelfen? Irgendwann schlief er ein und am nächsten Tag glaubte er, die Lösung zu haben. Er fragte in der Schule seine Lehrerin. Dafür war sie doch da. Aber die schaute ihn nur erstaunt an, überlegte dann kurz und antwortete, »Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Ich nehme an, weil es ein gezähmter Elefant ist.« Als sie sah, dass Marco mit ihrer Antwort nicht so richtig glücklich war, hob sie ihren Zeigefinger, wie sie es immer tat, wenn sie etwas besonders Wichtiges sagen wollte. »Schlau ist der, der weiß, wo er findet, was er nicht weiß. Lass uns doch nach dem Unterricht in der Schulbibliothek vorbeigehen und nachsehen, was wir über gezähmte Elefanten finden.« »Großartige Idee«, dachte Marco, und so suchten sie direkt nach der Schule die Bibliothek nach allem ab, was sie zu Elefanten finden konnten. Auch wenn Marco sehr viel über Elefanten lernte, zum Beispiel, dass sie über 4 Meter hoch und 7 Tonnen schwer werden können, fanden sie nichts darüber, weshalb ein kleiner Flock ausreichte, einen Elefanten festzuhalten. Zumindest hatte er mehr von dem Elefanten erfahren, der tatsächlich 86 Jahre alt geworden ist, nachdem er als junger Elefant in der Armee gedient und sogar in den Krieg gezogen war, wo er Kanonen und festgefahrene Fahrzeuge durchs Gelände gezogen hatte. Und er hatte gelernt, dass Elefanten zuerst in Indien mit Menschen zusammengelebt und gearbeitet haben. Er bedankte sich bei der Lehrerin und ging nach Hause, wo er seiner Mutter von allem berichtete, was er über Elefanten gelernt hatte. Sie sah ihn an, überlegte kurz und schlug ihm vor, »Lass uns doch nach dem Essen in das indische Geschäft um die Ecke gehen und fragen. Die wissen vielleicht mehr.« Nach dem Essen ging Marco mit seiner Mutter in das Geschäft um die Ecke. Er fragte den Mann hinter der Kasse, ob er etwas über Elefanten wisse. Der legte die Hände an den Handflächen vor seiner Brust zusammen und Marco fürchtete schon, er wolle sagen, »Bitte, bitte, lass mich in Ruhe.« Aber dann lächelte der Mann, verbeugte sich etwas und antwortete mit größter Freundlichkeit, »Es tut mir leid, verehrter Junge, dass ich dir selbst nicht helfen kann, denn ich bin in diesem Land geboren, wo es Elefanten nur im Zoo und im Zirkus gibt. Aber mein Vater hat in Indien mit Elefanten gelebt und er ist sicher gerne bereit, sein Wissen mit dir zu teilen. Wenn du erlaubst, hole ich ihn.« Dann lächelte er, legte wieder die Hände vor der Brust zusammen und ging durch die Tür hinter der Kasse, von wo er sofort wieder mit einem alten Mann zurückkam. Auch der alte Mann legte die Hände zusammen und verbeugte sich ganz leicht vor Marco und seiner Mutter. Marco machte es auch so und fragte ihn dann, so freundlich er nur konnte, nach den Elefanten. »Ist es möglich, dass Sie mir bitte sagen können, wieso der Elefant nicht den Flock, an den er angebunden ist, herausreißt, bitte?« Der alte Mann lächelte ihn an, nickte, legte wieder die Hände zusammen, verbeugte sich gleich mehrmals leicht und sah dann schließlich den jungen Mann hinter der Kasse fragend an. Der begann, in einer für Marco völlig unverständlichen Sprache zu reden, und Marco nahm an, dass es wohl Indisch sein müsse. Der Alte antwortete nur ganz kurz und drehte sich dann um. Marco dachte schon, dass es das gewesen sei und er auch hier nichts erfahren würde, aber dann ließ sich der alte Mann mit einem lauten Stöhnen auf einem Stuhl direkt neben der Kasse plumpsen. Der junge Mann brachte noch drei Stühle. Während der alte Mann Marco und seiner Mutter Zeichen gab, sich doch zu ihm zu setzen, füllte der junge Mann vier Gläser mit einem Tee, den er Chai nannte und der ganz süß war und nach Gewürzen schmeckte. Der alte Mann hatte irgendwo unter der Kasse eine Holzkiste herausgezogen, und als er sie aufklappte, sah Marco schon die alten Schwarz-Weiß-Fotos mit Elefanten drauf. Der alte Mann plapperte los und legte das erste Foto auf den Tisch und zeigte auf den jungen und noch ganz kleinen Elefanten, der dem Mann auf dem Foto gerade mal bis zur Brust reichte. Marco sah den jungen Mann an. »Entschuldigen Sie bitte, aber ich bin erst in der ersten Klasse und spreche noch kein Indisch.« Der junge Mann sagte, »Hindi. Unsere Sprache wird Hindi genannt. Und sei nicht besorgt, ich werde es für dich übersetzen, wenn du möchtest. Mein Name ist Chandra und das ist mein Vater Papichat.« Dann legte er wieder die Hände vor der Brust zusammen. Marco machte es ihm nach. »Ich heiße Marco und das ist meine Mutter.« Der alte Mann lachte und legte auch wieder die Hände zusammen und nickte beiden zu. Er freute sich anscheinend, dass Marco versuchte, die indischen Sitten und Gepflogenheiten einzuhalten. Dann redete er in Hindi und sein Sohn übersetzte für Marco. »Mein Vater freut sich sehr, dich auf deiner Suche nach Wissen zu unterstützen. Auf diesem Foto kannst du ihn mit seinem ersten Elefanten sehen. Es ist zwar schon sehr lange her, aber er kann dir deine Fragen beantworten.« Marco lächelte den alten Mann an und hörte dabei der Übersetzung seines Sohns zu. »Wir Hindus glauben, dass der Gott Indra die Welt erschaffen hat und dass er dabei die Hilfe des ersten Elefanten Airavata hatte. Seither gilt uns Indern der Elefant als Zeichen für Kraft, Weisheit und Glück«, begann er. Marco nickte zustimmend. Kraft, Weisheit und Glück, das entsprach seinem Bild von El Viejo, und er hörte gespannt weiter zu. Schon seit vielen tausend Jahren leben und arbeiten Inder und Elefanten zusammen. Mein verehrter Vater war ein Mahout, so nennt man die Elefantenführer in Indien. Dieser junge Arbeitselefant auf dem Foto ist etwas über 10 Jahre alt. Die meisten Arbeitselefanten sind zwischen 10 und 14, wenn sie mit ihrer Ausbildung anfangen. Sie werden von ihrem eigenen Mahout ausgebildet und arbeiten dann ihr ganzes Leben nur mit diesem einen Menschen zusammen. Der alte Mann legte 2 weitere Fotos auf den Tisch. Darauf war der kleine Elefant allein zu sehen. Der alte Mann zeigte auf die Bilder und tippte dann mit dem Finger auf das Bein des Elefanten. Marco sah genauer hin, und obwohl das alte Foto etwas unscharf war, konnte er es sehen. An einem Hinterbein war ein Seil, das an einem Pflock festgebunden war. »Jetzt kommt es«, dachte er und sah die beiden Inder erwartungsvoll an. Der alte Mann redete weiter in Hindi und sein Sohn übersetzte. »Elefanten und Menschen können gut miteinander leben, aber einmal im Jahr wollen die erwachsenen Elefanten für ein paar Tage unter sich sein. So etwas wie Elefantenkarneval, und dann kann sie nichts davon abhalten. Sie rennen einfach alles über den Haufen. Ernten, Häuser, Autos. Das geht natürlich nicht. Aber einen erwachsenen Elefanten kann man nicht festbinden.« Marco sah ihn fragend an. »Deshalb«, fuhr er fort, »werden die Elefanten, die später mit Menschen leben sollen, schon als Kinder angebunden, wenn sie noch klein und schwach sind. Dann reicht noch ein festes Seil oder eine Kette, um sie an einem kleinen Flock oder Pfahl festzubinden. Sie versuchen loszukommen, merken nach einiger Zeit, dass sie es nicht schaffen, und danach versuchen sie es nie wieder. Sie glauben auch weiter, sie wären zu schwach, auch wenn sie irgendwann ganz groß sind und schon längst so stark, dass sie die kleinen Ketten oder dünnen Seile mit einem kräftigen Ruck zerreißen können. Marco sah den alten Mann mit großen Augen an und versuchte zu verstehen, was er da gehört hatte. Dann sah er noch einmal auf die beiden Fotos des kleinen Elefanten, und diesmal fiel ihm auf, dass auf beiden Fotos das Seil gespannt war. Auf dem zweiten Bild konnte er sehen, dass der kleine Elefant sich herumgedreht hatte und sich mit allen vier Beinen gegen das Seil stemmte, während er mit seinem kleinen Rüssel daran zerrte. Dann sah Marco noch genauer hin und konnte sehen, dass die graue Haut unter den Augen des kleinen Elefanten fast schwarz war, als sei sie dort nass von seinen Tränen. Als Marco schließlich glaubte, zu verstehen, was er da auf dem Foto sah, stiegen ihm selbst die Tränen in die Augen. Die beiden Inder redeten aufgeregt auf Hindi, dann sagte Chandra: »Mein Vater ist sehr betrübt, dass du von seinen Worten so traurig bist. Er möchte dir mit deiner Erlaubnis eine Geschichte erzählen, damit du besser verstehst, dass die Wahrheit uns nur dann wehtut, wenn wir nicht verstehen, dass es immer nur ein Teil der Wahrheit ist, den wir sehen können. Möchtest du diese Geschichte hören?« Marco konnte sich zwar nicht vorstellen, dass eine Geschichte ihm jetzt weiterhelfen würde, aber er nickte trotzdem. Chandra goss ihm noch etwas Chai-Tee in sein Glas, und nachdem Marco einmal kurz mehr aus Höflichkeit daran genippt hatte, legte der alte Mann wieder die Hände zusammen und begann zu erzählen. Blainda Aura Eka Hati, oder wie sein Sohn für Marco übersetzte, Blinde und ein Elefant. So wie Papijat die Geschichte erzählte, waren die Blinden eigentlich nicht blind, sondern sechs fremde Seefahrer, die vor vielen, vielen Jahren über das Meer nach Indien segelten und am Strande vom Maharaja, dem indischen König, begrüßt wurden. Sie erzählten, dass sie Gelehrte aus einem fernen, kalten Land seien und nun gerne sein Land kennenlernen wollten. Sie fragten, welche Stellen sie in Indien besuchen sollten, um sich ein Bild davon machen zu können. Der Maharaja lachte und sagte ihnen, dass er ihnen gerne Indien zeigen würde, soweit dies in seiner Macht stünde. Und er wolle gleich hier am Strand damit anfangen und ihre Sinne schärfen, damit sie besser verstünden, was sie später sehen würden. Dazu sollten sich die sechs ihre Augen verbinden und sich nebeneinander aufstellen. Die Männer hörten zwar, dass irgendetwas bewegt wurde, aber sie konnten nichts sehen. Schließlich sagte der Maharaja, sie mögen bitte mit ihren Händen ertasten, was da vor ihnen sei. Jeder der sechs trat einen Schritt vor und fühlte, was er da vor sich hatte. Einer sagte, es sei wie ein Seil, ein weiterer meinte, es sei wie eine Schlange, ein dritter rief, es fühle sich wie eine Wand an, und noch einer war sich sicher, es sei wie ein Segel oder eine Fahne, was der Nächste wieder völlig falsch fand. Denn er fühlte eindeutig etwas wie eine Wand, worüber der Fünfte und Sechste nur lachen konnten, meinte der eine doch, was immer es sei so wie ein Baumstamm, während der andere sicher war, nur etwas wie den Ast eines Baumes zu fühlen. Als der Maharaja ihnen sagte, dass sie die Augenbinden abnehmen sollten, konnten sie sehen, was sie da befühlt hatten. Ein riesiges Tier, das die Inder Hathi oder wir Elefant nennen. Der Erste, der gedacht hatte, ein Seil in der Hand zu haben, hatte eigentlich den Schweif des Elefanten befühlt, und der, der meinte, eine Schlange zu ertasten, hatte den Rüssel in der Hand. So erging es auch den vier anderen Gelehrten. Der das Bein umarmte, hatte einen Baumstamm gefühlt, der am Stoßzahn einen Ast, der am Bauch hatte an eine Wand gedacht und der am Ohr an ein Segel. Keiner von ihnen konnte wissen, was es war, denn sie hatten so ein Tier nie zuvor gesehen. Der Maharaja beruhigte sie und sagte ihnen, dass sie alle recht hatten, denn tatsächlich sei der Schweif des Elefanten so ähnlich wie ein Seil und sein Rüssel ein bisschen so wie eine Schlange. Und stehe man direkt davor, sei sein Bauch wie eine Wand und sein Bein wie ein Baumstamm, sein Ohr wie ein Segel und seine Stoßzähne könnten sich wie Äste eines Baumes anfühlen. Also hätten sie alle Recht und doch gleichzeitig alle Unrecht, denn ein Elefant sei nichts von alledem. So würde es ihnen auch in Indien ergehen, denn so erginge es uns allen auf dieser Welt, denn wir seien alle wie Blinde, die einen Elefanten ertasten. selbst wenn wir irgendwann die Augenbinde abnehmen und den Elefanten oder Indien oder die Welt so sehen würden, wie sie wirklich sei, dann wüssten wir damit längst nicht alles über den Elefanten oder Indien oder die Welt. Es gibt immer noch viel mehr, als wir wahrnehmen können, selbst wenn wir ganz genau hinsehen. Mein Vater würde sehr gerne wissen, wie dir die Geschichte gefällt, sagte Chandra, nachdem er fertig mit der Übersetzung war. Marco nickte, dann legte er auch die Hände zusammen und nickte den beiden zu. Beide lächelten ihn erwartungsvoll an. »Ich verstehe«, antwortete Marco schließlich, »ich verstehe, dass ich nie alles verstehen kann, weil ich immer nur einen Teil sehen kann.« Chandra übersetzte und dann lächelte Papijat Marco an, nickte und lachte. Marco lachte nicht. Er sah den alten Inder an, bis der aufgehört hatte zu lachen und zu nicken, und dann sagte Marco leise, »Aber selbst wenn ich verstehe, dass ich die ganze Wahrheit nicht verstehen kann, tut der kleine Teil der Wahrheit, den ich verstehe, doch weh. Denn ich verstehe nur, dass der kleine Elefant auf dem Bild sehr traurig ist, weil er angebunden wurde und nicht versteht, wieso er nicht mehr frei herumlaufen kann. Es hat nicht so viel mit Kraft, Weisheit und Glück zu tun. Verstehen Sie, dass mich das traurig macht?« Papijat nickte nur und lachte nicht mehr, aber er lächelte noch, hob sein Glas und sagte dann etwas, was sein Sohn übersetzte. »Mögest du, wie auch dieser kleine Elefant auf dem Foto, irgendwann erfahren, wie heilsam die ganze Wahrheit ist und wie sie diese kleinen, traurigen Widersprüche auflöst.« Marcos Augen leuchteten auf. »Kam da noch mehr?« Chandra übersetzte weiter und Papijat zog, während er weiterhin die sprach, zwei weitere Fotos aus der Kiste. Noch ein altes Schwarz-Weiß-Foto, auf dem ein ganz besonders kleiner Elefant zu sehen war, der dem Mann auf dem Foto nur bis zum Bauch reichte. Und noch ein ganz modernes, glänzendes Farbfoto. Auf diesem Bild sah er einen großen, einen sogar sehr großen Elefanten. Er war mit goldverzierten Decken behängt und ganz bunt angemalt. Die Menschen, die am Straßenrand zu sehen waren, schienen ihm zuzujubeln, und dann sah Marco, dass die Straße selbst mit Blumen bedeckt war. Chandra übersetzte weiter. »Mein verehrter Großvater hat damals ein kleines Elefantenbaby im Wald gefunden. Es ist das Baby auf dem alten Foto. Es war erst ein Jahr alt, ganz allein, und wäre wahrscheinlich in den nächsten Tagen vor Hunger gestorben, hätte mein Großvater es nicht mitgenommen und mit Unmengen von Milch gefüttert. Ein Elefantenbaby kann jeden Tag 12 Liter Milch trinken. Das bedeutet von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends jede Stunde 1 Liter. Aber mein Großvater wusste, dass sein Sohn, mein verehrter Vater, und das Elefantenbaby beide 10 oder 12 Jahre später alt genug sein würden, um zusammen ihre Ausbildung als Mahut anzufangen. Er nannte den Elefanten einfach Haati, und mein Vater und Haati wurden zusammen groß. Beide fanden ihre ersten Schultage nicht so schön und haben zuerst geweint. Mein Vater Papijat mochte seinen Lehrer nicht und Haati mochte das Seil nicht, aber schon mittags konnten sie wieder zusammen spielen. Als Marco das hörte, begann er wieder zu lächeln. Er stellte sich kurz vor, wie toll es sein musste, wenn ein kleiner Elefant nach der Schule zu Hause darauf wartet, mit zum Fußball oder zum Schwimmen zu gehen. »Aber jetzt sieh dir bitte das andere Foto an. Das ist auch Haati. Derselbe Elefant, den mein Großvater im Wald gefunden hat und der an seinem ersten Schultag wegen des Seils geweint hat. Heute ist er fast 70 Jahre alt, und weil ein Elefant immer nur mit seinem eigenen Mahut arbeitet, konnte er nicht mehr arbeiten, nachdem mein Vater ausgewandert war. Genauer gesagt haben er und mein Vater nach dem Abschluss der Ausbildung nur ein Jahr gearbeitet und Baumstämme für die Holzfäller aus dem Wald getragen. Danach wurde Haati ein heiliger Tempelelefant. Er hat heute seinen eigenen Garten, in dem er mit anderen Elefanten lebt und wo es keine Seile oder Ketten mehr gibt. Die Menschen empfinden es als Ehre, ihn mit leckeren Dingen zu füttern. Nicht nur, weil die Vorfahren des Elefanten dabei halfen, die Welt zu erschaffen, sondern auch, weil wir Inder glauben, dass die Welt noch heute auf den Rücken der Elefanten ruht und es ohne sie keine Welt geben könnte. Das Foto wurde vor 2 Jahren auf dem jährlich zu seinen Ehren stattfindenden Fest gemacht. Marco lächelte und nickte. »Bist du immer noch traurig, weil Haati auf dem einen Foto so traurig aussieht?« wollte Papijat von ihm wissen. Marco schüttelte den Kopf. »Nein, ich verstehe jetzt, dass er nicht immer so traurig war und dass das Foto nur einen kurzen Moment zeigt, aber nicht die ganze Wahrheit.« Chandra und Papichat nickten und verbeugten sich wieder mit den Händen vor der Brust. Der alte Papichat, der, so wusste Marco nach dieser Geschichte, etwas genauso alt sein musste wie der Elefant auf dem Foto, ließ seinen Sohn übersetzen, dass Marco einfach ihn anschauen sollte. »Als kleiner Junge habe ich nur den einen Traum gehabt, nämlich fremde Länder zu sehen. Und in einen Klassenraum eingesperrt zu sein, hatte damit gar nichts zu tun, dachte ich damals, und wollte am liebsten einfach auf meinem kleinen Elefanten davonreiten. Aber selbst wenn man Haati schon hätte reiten können, wären wir zwei wohl nicht weit gekommen. Wir mussten beide erst in die Schule und etwas lernen, und nun sieh dir an, was aus uns geworden ist. Ich habe meinen Traum erfüllt und viele fremde Länder gesehen. Ich lebe jetzt sogar in dem Land, das ich am schönsten fand, in Argentinien. Ich kann zwar nicht sagen, was der kleine Haati für Träume hatte, doch ich bin mir sicher, er ist ein sehr, sehr zufriedener Tempelelefant.« Marco und seine Mutter tranken noch den Chai aus und bedankten sich und gingen nach Hause. Nach den Hausaufgaben lief Marco in den Park, um El Viejo zu besuchen. Noch bevor er sein Zelt betreten hatte, hatte er ihn schon Trompeten gehört. Der kolumbianische Feuerschlucker verteilte gerade aus einer Schubkarre neue Sägespäne auf dem Boden und El Viejo winkte freudig mit dem Rüssel, als Marco hereinkam. Der drückte den Rüssel und ließ sich von dem Rüssel drücken. Dann fragte er, ob er die Späne verteilen dürfe. Der Feuerspucker nahm dankend an, setzte sich auf einen Strohballen, zog die Gummistiefel aus, legte seine Füße hoch und schob seinen Hut ins Gesicht. Marco nahm die Schaufel und schaufelte die duftenden Sägespäne überall dahin, wo noch keine frischen waren. Er hätte noch weiter geschaufelt, aber El Viejo nahm ihm die Schaufel ab und stellte sie neben die Schubkarre. Dann schlang er seinen Rüssel unter Marcos Armen durch und stellte ihn auf seinem Knie ab. Marco konnte ihm direkt ins Auge schauen und sah eine dicke Träne rauskullern. Aber bevor er etwas sagen konnte, fühlte er, wie der Rüssel ihn von hinten drückte. »Soll ich raufklettern?«, fragte Marco leise, und der Elefant brummte tief und lang und schob ihn mit seinem Rüssel weiter hoch, bis er sich in den Nacken von El Viejo setzen konnte. Marco hatte immer nur draußen auf dem Elefanten gesessen. Im Zelt saß er nun so hoch, dass er die Arme ausstrecken und die Zeltplane über sich anfassen konnte. Es war schon toll, einen Elefanten zum Freund zu haben. Aber was, wenn El Viejo ihn gar nicht als Freund ansah, sondern nur als seine Arbeit? Er trug eben keine Baumstämme, sondern Kinder. Marco ließ sich wieder zur Seite rutschen und sofort fing ihn der Rüssel sanft auf. Bevor Marco wieder nach Hause ging, drückte er den Rüssel fest und warf einen Blick auf die Kette. Sie war wie immer nicht gespannt, und das beruhigte Marco etwas, aber in der Nacht träumte er, er würde zu El Viejo laufen, sich auf sein Knie heben lassen und dann in sein Ohr flüstern. »Du bist ganz stark, viel stärker als früher, und du kannst die Kette einfach zerreißen und gehen, wohin du willst. El Viejo, verstehst du mich?« Und El Viejo schaute ihn an und sagte mit einer ganz tiefen Stimme, »Aber natürlich verstehe ich dich, Marco.« Dann wachte Marco auf. Es war immer noch dunkel und ganz still draußen. Am nächsten Tag war Marco nach der Schule und dem Mittagessen wieder im Zirkus. Er versuchte nicht gesehen zu werden, als er in El Viejos Zelt schlüpfte. Der Elefant brummte, als er Marco sah, und winkte mit dem Rüssel. Marco ging zu ihm. »Ich muss dir was sagen«, flüsterte er ihm zu. »Kannst du mich bitte hochheben?« Der Elefant brummte, nickte, hob sein Knie an und stellte Marco mit dem Rüssel darauf ab. Marco sah ihn an, streichelte sein Ohr und dann fragte er, »Kannst du mich verstehen?« El Viejo brummte und nickte. Marco beugte sich noch näher an das Ohr heran. »Du bist ganz, ganz stark, oder?« Der Elefant hob seinen Rüssel bis zu seiner Stirn, brummte und nickte wieder. »Und du bist viel, viel stärker als früher, als du noch ein kleiner Elefant warst, oder?« Er nickte wieder mit seinem großen grauen Kopf. Marco drückte sich ganz an das Ohr heran. »Glaub mir, du bist so stark, dass du die Kette einfach zerreißen kannst. Und dann kannst du gehen, wohin du willst, und machen, was du willst.« Marco lehnte sich wieder etwas zurück, um El Viejos Auge besser sehen zu können. Es blinzelte mit seinen langen Wimpern und dann drückte der Rüssel Marco ganz sanft gegen den Kopf des Elefanten. »Er hat dich wirklich sehr gern und ich verstehe jetzt auch, wieso«, sagte plötzlich eine Stimme hinter ihm. Marco wand sich erschreckt aus der Umarmung des Elefanten. Direkt neben ihm stand der Direktor mitsamt Zylinder und Äffchen auf der Schulter. »Ich wollte nicht, ich... Tut mir leid«, stotterte Marco. »Ist schon gut«, unterbrach ihn der Direktor. »El Viejo und ich verstehen dich. Was, Alter?« Der Elefant trompetete und umarmte Marco von hinten. »Warte bitte kurz hier«, sagte der Direktor und verschwand aus dem Zelt, um einige Minuten später wieder zurückzukommen. Er schob Maria, die alte Wahrsagerin, auf ihrem Rollstuhl ins Elefantenzelt. Marco hatte sie bisher nur von Weitem gesehen und fand sie irgendwie unheimlich, auch wenn es ziemlich lustig war, dass ihr pechschwarzer Rollstuhl wegen des Zirkusgeländes mit dicken, knallroten Mountainbike-Reifen ausgerüstet war und damit wie ein Geländewagen aussah. Neben ihr lief der schwarz-graue Hund, der ihr nie von der Seite wich. Der Direktor schob sie direkt vor Marco und den Elefanten, der Hund rollte sich vor dem Rollstuhl zusammen und legte seinen Kopf auf Marias Füßen ab. Der Direktor holte zwei Strohballen, auf denen er und Marco sitzen konnten, und sagte dann, »Erzähl Marco doch bitte vom alten Maria.« Maria winkte El Viejo zu, der beugte sich über Marco und streichelte Maria mit seinem Rüssel zärtlich den Kopf. »Ich dich auch, Alter«, flüsterte Maria, sah Marco lächelnd an und begann zu erzählen. »Ich kann zwar nicht die Zukunft voraussagen, aber als Wahrsagerin sage ich immer die Wahrheit, also hör gut zu. Der Alte und ich kennen uns, seit ich mit 17 Jahren zum Zirkus kam. Das war vor 61 Jahren. Wir waren damals beide noch jung. Schön.« El Viejo trompetete und Maria lachte. »Ja, Alter, du bist immer noch schön«, sagte sie. Und dann sah sie Marco an und fuhr fort. »Also vor vielen Jahren waren wir mit dem Zirkus in Caracas, der Hauptstadt von Venezuela. Das war die größte Stadt, in der wir bis dahin aufgetreten waren, und ich dachte, der Alte wäre deshalb so unruhig. So große Häuser, so viele Autos und noch mehr Menschen, alles auf einmal. Ich war ja selbst ganz aufgeregt. In der ersten Nacht, während alle anderen im Zirkus noch den ersten Abend in der neuen Stadt feierten, machte ich mir deshalb mein Bett im Zelt des Alten, um ihn zu beruhigen. Aber er wurde nicht ruhiger, er wurde sogar immer aufgeregter. Irgendwann marschierte er einfach los. Das hatte er noch nie gemacht, weshalb er auch nie angekettet gewesen war. Ich sprang auf und lief ihm nach, versuchte ihn aufzuhalten. Dann rief ich die anderen, aber die feierten noch und hörten mich nicht. Ich wollte ihn nicht aus den Augen verlieren, also lief ich ihm einfach hinterher. Er rannte durch die dunklen Straßen, hob an jeder Kreuzung den Rüssel, schnüffelte aufgeregt und rannte dann weiter, als wüsste er genau, wo er hin wollte. Mittlerweile hatten die ersten Leute uns gesehen und sich ängstlich in Hauseingänge geflüchtet. Aber das störte ihn nicht. Er beachtete die Menschen gar nicht. Nach nur etwa 5 Minuten stand er vor einem großen eisernen Tor. Und ich verstand langsam, was los war, denn über dem Tor stand Parque Zoológico de Caricuao, der zoologische Garten von Caracas. El Viejo drückte einmal fest gegen das Tor, brach es auf und ging in den Zoo. Die Leute, die eben noch Angst gehabt hatten, wurden nun auch neugierig und kamen angelaufen. Wir folgten ihm in den Zoo und fanden ihn an der Mauer des Elefantengeheges, über die er gerade einem anderen Elefanten den Rüssel schüttelte. Er hatte die anderen Elefanten gerochen und war einfach dem Geruch gefolgt. Die Leute entspannten sich, sie wurden langsam immer mehr und sie klatschten und jubelten, auch wenn alle außer mir einen respektvollen Abstand zum Elefanten hielten. Dann hörten wir Sirenen und sahen die rot-blau blinkenden Lichter, der Polizeiwagen. Die Polizisten riefen mich zu sich und fragten mich, ob das mein Elefant sei. Dann sah ich, dass sie Gewehre aus ihren Autos holten und große Scheinwerfer auf El Viejo richteten, der davon geblendet wurde und Angst bekam. Nun bekam auch ich Angst und wollte wieder zu ihm laufen, aber die Polizisten hielten mich fest. Da löste sich ein kleines Mädchen aus der Menschenmenge, lief einfach zu dem Alten hin, streichelte ihm den Rüssel, drehte sich dann wieder um, stampfte einmal fest mit dem Fuß auf und rief dann so laut sie konnte zu den Polizisten, »Ihr dürft ihm nicht wehtun!« Jetzt fingen auch die anderen Leute an, auf die Polizisten einzureden, und die wussten wirklich nicht mehr, was sie machen sollten. So einen Elefanten zu verhaften wäre ja schon schwierig genug, aber wenn der dann noch von einem kleinen Mädchen beschützt wird. Sie riefen den Zoodirektor und der erlaubte mir und El Viejo die ganze Nacht und den nächsten Tag mit den anderen Elefanten im Zoo zu verbringen. Dann ging der Alte zufrieden mit mir und einer kleinen Polizeieskorte zurück zum Zirkus, wo wir für 3 Wochen vor begeistertem Publikum aufgetreten sind. Jeden Tag saß das kleine Mädchen, das ihn gerettet hatte, unter den Zuschauern. Sie wurde jedes Mal von ihm begrüßt und hat ihn immer in diesem Zelt besucht. Genau wie du, sagte Maria zu Marco und lächelte ihn an. Der lächelte zurück, aber sagte nichts. Er wollte wissen, wie es weiterging. Die Polizei verlangte, dass der Alte in seinem Zelt angekettet wird, solange er nicht auftritt. Wir haben ihnen nicht erzählt, dass das keinen Sinn macht, weil man einen erwachsenen Elefanten nicht einfach anketten kann. Aber damit sie zufrieden sind, haben wir ihm eine Kette um sein Bein gelegt. Er hat den Polizisten gezeigt, was für ein braver Elefant er sein kann, und gewartet, bis er ihr Auto wegfahren hörte, bevor er die Kette zerrissen hat. Er hatte genau verstanden, wofür die Kette ist, nur ein Trick, um die ängstlichen Menschen zu beruhigen. Aber seine Kette war nun kaputt, also hatte der damalige Direktor die Idee, einfach eine lockere Schlaufe aus einer Kette zu machen und diese Schlaufe in seinem Zelt auf den Boden zu legen. El Viejo kann mit einem Bein einfach reinsteigen und sie selbst festziehen, wenn jemand kommt, der ihn nicht kennt und nicht wissen kann, wie sanft und gutmütig er eigentlich ist. Wenn nur seine Freunde in der Nähe sind, dann macht er einfach das da, sagte Maria und zeigte auf das Hinterbein. El Viejo hob den Fuß, um den die Kette hing, etwas an und schüttelte das Bein ein paar Mal schnell hin und her. Dabei öffnete sich die Schlaufe, die Kette wurde immer weiter und rutschte schließlich von seinem Fuß. El Viejo brummte ein paar Mal kurz, was wie ein Elefantenkichern klang. Maria legte ihre Hand auf die von Marco. Er betrachtet dich jetzt als seinen Freund und hat entschieden, dass du wissen darfst, dass er eigentlich nur so tut, als sei er angekettet, sagte sie, und Marco legte den Kopf in den Nacken, grinste hoch zu dem großen grauen Kopf des Elefanten und drückte den Rüssel, der ihn umarmte. El Viejo, mein neuer Freund, dachte er glücklich. Am Ende unseres Aufenthalts in Caracas, fuhr die alte Wahrsagerin fort, gingen wir noch einmal alle zusammen in den Zoo, und der Alte schüttelte allen Elefanten noch einmal den Rüssel, aber drehte sich dann um und ging schnell wieder zurück zum Zirkusplatz und in sein Zelt, wo er auf das kleine Mädchen wartete, die später noch kam, um sich zu verabschieden. Er wusste, dass dieses Kind ihn gerettet hatte, und seither sucht er sich in jeder Stadt ein Kind aus, von dem er beschützt werden möchte, falls ängstliche Menschen wieder mit hellen Lichtern auf ihn leuchten. Nur einmal im Jahr, für etwa eine Woche, möchte er andere Elefanten treffen, den Rest der Zeit verbringt er anscheinend lieber mit Kindern, Clowns und alten Wahrsagerinnen. Maria lachte und sagte dann, so wie mein Hund, er ist mir vor fast 20 Jahren in Brasilien zugelaufen und nie mehr weggegangen, und das war seine eigene Wahl. In manchen Ländern ist es Gesetz, dass er ein Halsband tragen muss, und dann tut er das, solange er dafür in Ruhe gelassen wird, und tun darf, was er will, nämlich in meiner Nähe zu bleiben, macht ihm das nichts aus. Aber als er von mir getrennt war, nämlich als ich ins Krankenhaus musste, da war er sehr traurig und hat tagelang nichts gegessen. Es gibt sicher Hunde, die schnell weglaufen würden, wenn ihre Herren sie von der Kette lassen müssten, und die haben sicher genauso ihre Gründe dafür, wie andere Hunde Gründe haben, zu bleiben. Marco war mehr als froh. Er hatte nun nicht nur einen Elefanten zum Freund, der Elefant hatte auch klar gemacht, dass es seine freie Entscheidung war, genauso wie die Entscheidung, mit dem Zirkus durch die Lande zu ziehen, um Kindern wie ihm Freude zu bereiten. Dann wurde er doch ein bisschen traurig. »Wann zieht ihr denn weiter?«, fragte er leise. Maria streichelte seine Hand. »Er wird dich nicht vergessen. Immer wenn wir in Caracas sind, dann kommt das kleine Mädchen ihn besuchen. Auch wenn sie jedes Mal älter geworden ist, erkennt er sie immer sofort, und es ist wieder, als wären sie nie getrennt gewesen. Sie ist ja fast so alt wie ich selbst und hat selbst schon Kinder und Enkelkinder, aber El Viejo behandelt sie immer noch wie das kleine Mädchen, das ihn damals gerettet hat, und das seine erste Freundin außerhalb des Zirkus wurde. Wenn wir irgendwann weiterziehen, wird er die Erinnerung an dich, an einem ganz besonderen Platz in seinem ganz besonders großen Kopf mitnehmen. Und immer, wenn er wieder nach Buenos Aires kommt, wird er dich wiedererkennen. Ihr werdet für immer Freunde sein. Du weißt doch, dass man sagt, ein Elefant vergisst niemals. Marco nickte erleichtert und drückte noch einmal fest den Rüssel, der ihn umarmte. Marco besuchte seinen neuen Freund weiter jeden Tag. Vorher allerdings ging er zu Chandra und Papijat und berichtete ihnen, dass er wieder ein Stück mehr von der Wahrheit gesehen hatte, was die beiden genauso freute wie ihn. Als schließlich der Tag gekommen war, wo der Zirkus weiterzog, gab es noch eine große Abschiedsparade durch die Stadt. Der Direktor erlaubte Marco, in einem bunten Clownkostüm auf El Viejo mit in der Parade zu reiten. Er durfte sogar, als er seinen besten Freund aus der Schule am Straßenrand stehen sah, diesen einladen, mit ihm zusammen bis zurück zum Zirkus zu reiten. Er brachte El Viejo in sein Zelt und weil sein Schulfreund dabei war, legte er vorsichtig die Kette um ein Hinterbein und zog die Schlaufe gerade so fest, dass sie nicht sofort wieder abrutschte. Dann streichelte er den Rüssel und sagte mit einem Augenzwinkern, »Jetzt bist du sicher.« Der alte Elefant zwinkerte zurück und brummte zufrieden. Am Abend, als alles abgebaut und verladen war, brachte Marco El Viejo noch zu seinem Laster, wo sie sich noch einmal in den Arm bzw. in den Rüssel nahmen. Der riesige Elefant stieg erstaunlich geschickt auf die Ladefläche des Lasters und dann winkten er und Marco sich noch, bis die ganze Kolonne aus LKW, Wohnwagen und Autos außer Sichtweite war. Sie vergaßen einander nicht, auch wenn es 2 ganze Jahre dauerte, bis der Zirkus wieder in der Stadt war. Die beiden sind noch heute Freunde und El Viejo ist schon beinahe so alt wie der älteste Elefant der Welt.